ARD. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Der Einfall meiner Eltern, an eine Blockflöte als Mordinstrument zu denken, kann eigentlich nur von meinen jämmerlichen musikalischen Versuchen inspiriert worden sein. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem letzten Raubritter des Spätabendlandes. Dicky Dick Dickens, dem kaltblütigen, spitzfindigen, rauflustigen Helden unzähliger Abenteuergeschichten. Dicky Dick Dickens, dem Manne, dem schon in früher Kindheit ein belzebübischer Schalksnarr im Nacken saß. So berichten die Lesebücher für die 4. Grundschulklasse der kalifornischen Volksschulen in bilderreichen Worten von einer Begebenheit, die Dickies genialische Frühreife im schillernden Licht der Pädagogik erstrahlen lässt. Es war einmal, so dürfen die Kindlein auf Seite 35 ihres Lesebuches entziffern, es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Dicky Dick Dickens. Er hatte blitzblaue Augen in seinem lustigen Gesicht und dunkle Wuschelhaare auf dem Kopf. Eines schönen Sonntagsmorgens nun ging der blauäugige Dicky mit dem dunklen Schopf über die Felder seiner elterlichen Farm, denn Dicky war ein Bauernbub. Da sah er einen Mann auf sich zukommen, der schaute gar grimmig drein und hatte eine Blockflöte in der Hand. Mit dieser, so sagte er hämisch, wolle er dem Buben ein Liedlein vorspielen. In Wirklichkeit aber war die Blockflöte ein verkapptes Schießgewehr, mit dem der böse Mann dem kleinen Jungen bitter Leides antun wollte. Doch Dicky mit den blitzblauen Augen war ein gewitzter Knabe und durchschaute des Fremden List. Mit seiner hellen, klaren Stimme rief er dem Bösewicht zu: »Hasch mich doch!« Dann eilte er mit flinken, hurtigen Sprüngen davon, immer dem Haus des Herrn Kantors entgegen. Vor dem Hause angekommen, rief er noch einmal: »Hasch mich doch!« Wütend und schnaubend folgte ihm der Bösewicht, im Zorn des Weges unter seinen Füßen nicht achtend. Und bums stürzte er mit der ganzen Schwere seines massigen Körpers in die 3 Meter tiefe Grube vor der Haustür, die der blauäugige Dicky während der Nacht gegraben hatte, um dem Herrn Kantor eine Sonntagsüberraschung zu bereiten. Und der kluge kleine Dicky brauchte dem Fremden nicht einmal mehr einen Fangschuss zu geben, denn er hatte sich beim Sturz das Genick gebrochen. Merke: Wer anderen eine Grube gräbt, hat sich das gründlich überlegt. Zum Glück lässt sich berichten, dass Dicky Dick Dickens nicht das Schicksal so mancher Wunderkinder teilte, deren frühreife Gaben mit eintretendem Mannesalter verblühten. Im Gegenteil, seine Fähigkeiten wuchsen, gediehen und verfeinerten sich mit Jahr und Tag. Im Winter 1925 nun geschah es, dass Dicky Dick Dickens wieder einmal einem geheimnisvollen Fremden gegenüberstand. Mit seiner Braut und Frau Effi Marconi befand er sich auf der Flucht vor dem drohenden Zugriff der Chicagoer Polizei. Auf der Suche nach einem Unterschlupf war Dickys Wahl auf die leerstehende Villa des verblichenen Gangsterpatriarchen Jim Cooper gefallen. In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt. Seine Braut und Frau Effi allerdings hatte ihn mit bewegten und herzergreifenden Worten von diesem Unternehmen abgeraten. »Das Haus ist verwünscht, Dick. Es spukt dort, sagt man. Jim Coopers Geist geht um. Ja. Man hat aus dem Keller der Villa seine Stimme gehört. Aber, alle Leute, die versucht haben, das Haus zu betreten, sind dabei umgekommen.« »Aber Effi, Schätzchen.« »Bestimmt. Ja. Rip Tiger wurde von einem Ast erschlagen. Ja. Will McShaber stürzt in den Keller und Stomp Harris wurde von der Feuerwehr überfahren. Von der Feuerwehr. Ich bitte dich, Dick, bitte fahr nicht dorthin. Ich würde mich zu Tode grauen.« Doch Dicky Dick Dickens hörte nicht auf Effis warnende Worte. Ihn kümmerte nicht der Geist, der in der Villa umgehen sollte. Ihn kümmerte nicht die Stimme, die man aus dem Keller gehört haben wollte. Ihn kümmerte nicht der geheimnisvolle Schatz, der angeblich dort versteckt war. Er suchte nur ein Obdach für die Nacht. Doch als er wenig später mit Effi durch den riesigen Garten der Gerüchte umwobenen Villa schlich, hörte er es aus dem Hause eigenartig tönen. Da! Hast du das gehört, Dick? Ihr seid Wichte! Kleine, zudringliche Wichte! Mit denen macht man kurzen Prozess! Das ist Jim Coopers Stimme. Teufel auch, du hast recht. Vorsichtig! Siehst du nicht das Licht? Ja, ja. Es ist Coopers Geist. Er kommt auf uns zu. Mit einer Taschenlampe. Mit einem Jagdgewehr. Los, hinwerfen, Deckung! Drei Schüsse in der Nacht. Und dann wurde es still. Unheimlich still. Gespenstisch still. Irrsinnig still. Lebst du noch, Dick? Und du? Es ist so ruhig hier. Und dunkel. Nichts rührt sich. Gar nichts. Von Jim Coopers Geist ist nichts mehr zu sehen. Ist überhaupt nichts zu sehen. Es ist November und du liegst im Gras. Aber ich... Und warum es uns so dunkel vorkam, kann ich mir auch denken. Wir waren von der Taschenlampe geblendet. Ja. Aber jetzt, wo sich unsere Augen wieder in die Dunkelheit gewöhnt haben, können wir schon wieder was sehen. Hier steht ein Baum. Ja. Dein Strauch. Mhm. Und dort hinten ist Jim Coopers Villa. Ja, aber dann... Dick! Dann könnte es ja vielleicht sein, dass wir noch am Leben sind. Du bist ein kluges Schäfchen, mein Kind. Hm. Und nun wollen wir mal sehen, was es mit dem Geist von Jim Cooper auf sich hat. Aber Dick, du willst doch nicht etwa... Mhm. Jetzt, wo wir gerade so schön lebendig geblieben sind... Ich will, und wenn es jemand witzig findet, mir ein paar Löcher durch die Haut zu brennen, hat auch ein Recht darauf, die Pointe zu hören. Und die erzähle ich ihm mit meiner Pistole. Komm. Du Dick, sei vorsichtig. Langsam, auf allen Vieren, tasteten sich Dick und Effi Marconi Meter für Meter voran. Wenn man diese Art der Vorwärtsbewegung 3 Jahre täglich 8 Stunden lang übt, bringt man es leicht zu einer gewissen Fertigkeit, die auch im täglichen Leben eines jeden aufrecht denkenden Mannes, zum Beispiel bei der frühmorgendlichen Rückkunft ins eheliche Heim nach durchzechter Nacht, von erheblichem Nutzen sein kann. Auch die Bundeswehr hat diese Übung in ihr tägliches Körperertüchtigungsprogramm aufgenommen. Und zwar unter der irreführenden Bezeichnung Robben. Auf diese Weise also näherten sich Dick und Effi der geheimnisvollen Villa, wobei Dick den Rat Tuquiquavas befolgte, mit Adleraugen das Dunkel der Nacht zu durchbohren. Er durchbohrte allerdings nur in einer Richtung, nämlich nach vorn. Das war ein Fehler. Ein Fehler, der nur allzu deutlich seine noch mangelnde diplomatische Erfahrung bewies. Jeder Politiker hätte ihm sagen können, dass die wirkliche Gefahr immer von denen droht, die hinter einem stehen. Sie hockten in einer Schlehdornhecke, etwa 60 Meter hinter Dick und Effi, lauerten, spähten, mit angehaltenem Atem, 9 zweifelhafte Individuen. Hey, hey, sieh mal, da bewegt sich was. Na, gucke mal, und robbt durch den Garten. Na nu. Dort vorne, etwa 60 Meter vor uns. Ey, verflixt. Sieht aus wie ein Mensch. Oder auch 2. Wer mag das sein? Ja, ja. Ja, wer ist denn das? Vielleicht Komplizen von Percy. Na, guck mal. Da sieh mal, die schleichen zur Villa. Glaub nicht, dass Percy Komplizen hat. Und wenn er welche hat, sind's nicht die beiden da. Nanu? Ja, warum denn nicht? Weil er vorhin auf sie geschossen hat. Ach ja, ja, ja, ja, ja, na klar, klar. Aber jetzt kapiere ich das erst. Der hat gar nicht auf uns geschossen, sondern auf die beiden. Ja, deswegen hat er uns ja auch nicht getroffen. Also sind's keine Komplizen. Sag ich ja. Noch schlimmer. Dann wollen die uns ins Handwerk pfuschen. Hm. Na, guck mal, so was Gemeines. Wieso? Na, Mensch. Was wollen die denn in Coopers Villa? Was können die denn da wollen? Hm? Die sind hinter dem Schatz her, ist doch klar. Die suchen Percy, weil sie wissen, dass er Jims Geheimnis kennt. Nanu? Ach nee, ich dachte immer, wir sind die Einzigen, die das wissen. Na, guck mal, die beiden wissen es auch. Siehst du ja. Nanu? Ach ja, na sowas. Und die haben mehr Mumm. Ja. Die machen sich ran. Ja. Die haben keine Angst vor Percy und seinem Jagdgewehr. Ich habe ja immer gesagt, wir sollen die Villa stürmen. Jetzt sind die vor uns da. Und wir machen Nese. Mhm. Siehste? Aber warum knallen wir sie nicht einfach ab? Leicht gesagt. Knall mal und triff. Eben. Wenn du nicht sehen kannst. Bei so einer Finsternis. Noch dazu, wenn lauter Bäume und Sträucher im Wege stehen. Eben. Vielleicht wird's ja noch mal hell. Hell? Jetzt mitten in der Nacht? Obwohl die Sonne doch erst am Morgen aufgeht. Na, guck mal. Es könnte doch sein, dass Percy mit seiner Taschenlampe kommt. Dann aber nichts wie drauf. Oder er schaltet Licht in der Veranda ein. Ach so, ja. Ja, dann müssen wir uns ranhalten. Und aus allen Rohren schießen. Wenn's aber nur so dunkel bleibt. Haben wir eben Pech gehabt. Wieso? Ach so, ja, natürlich, ja. Währenddessen schlichen Dick und Effi weiter vorwärts. Meter für Meter tasteten sie sich an das Haus heran, immer gewärtig, plötzlich der geheimnisvollen Gestalt mit dem Jagdgewehr gegenüberzustehen. Aber es blieb alles still. Nichts war zu sehen, nichts zu hören. Eine lähmende Atmosphäre der Beklemmung legte sich über die beiden Abenteurer. Schließlich hatten sie sich bis an die Verandatür herangearbeitet. So, Effi, jetzt haben wir es gleich geschafft. Hoffentlich hat dieser Kerl die Verandatür nicht abgeschlossen. Wollen wir doch nicht lieber umkehren? Aber Unsinn. Was geschieht, wenn wir drin sind? Ich halte die Pistole schussbereit. Du suchst den Lichtschalter. Ja. Ich zähle leise bis drei. Du knippst das Licht an und ich schieße. Hoffentlich geht es gut. Aber ja. Glaubst du nicht, dass er uns schon längst gesehen hat? Nein. Die Verandafenster sind nicht verdunkelt. Ja. Keine Vorhänge, keine Fensterläden. Vielleicht hat er uns die ganze Zeit beobachtet. Nein. Dann hätte er bestimmt ein zweites Mal auf uns geschossen. Aber vielleicht... Ruhe jetzt. Er hat die Tür nicht abgeschlossen, das ist gut. Komm leise. Ja. Ich gehe zuerst. Hallo? Ist da jemand? Hast du den Lichtschalter? Ja. Eins, zwei, drei. Sind Sie wahnsinnig? Will Sie vom Fenster weg hinwerfen? Oh, Sie Idiot, oh, Sie Idiot. Ja, wie kann der Mensch nur? Na, machen Sie doch das Licht aus, Sie Idiot. Teufel, was ist denn hier los? Machen Sie doch das Licht aus, bitte. Ja, so ist gut, danke. Ja, man kann es doch sehen durch die Verandafenster. Pester Teufel, wer ist denn das? Wir werden hier geschossen. Meine Gauner sind es, Halunken, die mir das Lebenslicht auspusten wollen. Naja, jetzt haben sie es ja auch geschafft. Jetzt sind sie getroffen. Na und wie? Warum mussten sie auch hierher kommen und Licht anknipsen, sie Esel? Haben Sie was abgekriegt? Nein, ich glaube nicht. Und du, Effi? Auch nicht. Was wollen Sie denn hier? Ja, das ist eine lange Geschichte. Kommen Sie, erzählen Sie mir am besten im Nebenzimmer. Ja, kommen Sie. Ja, helfen Sie mir bitte. Ja. Allein schaffe ich es nicht mehr. Ja, gern. Sei vorsichtig, Dick. Aber Unsinn, der Mann ist schwer verwundet. Ja, kommen Sie. Ja, danke. Haben Sie keine Angst, mein Fräulein. Ich mag sowieso nicht mehr lange. So, jetzt schließen Sie bitte die Tür hinter sich. Und nun schalten Sie das Licht an. Ja, hier kann man uns von draußen nicht sehen. Der Schalter ist rechts von der Tür in Augenhöhe. Danke. Junge, ist das aber schwer erwischt. Gibt's hier irgendwo Verbandszeug? Nein, ich glaube nicht. Hätte doch gar nicht mehr viel Sinn. Ist bald vorbei mit mir. Ja, nun malen Sie mal den Teufel nicht an die Wand. Wann Sie, ich nehme ein Hemd. Ja, kommen Sie, setzen Sie sich dorthin. Wir machen einen Notverband. Nein, danke. Schonen Sie doch Ihre Garderobe, junger Mann. Achten Sie lieber auf die Burschen da draußen. Ja, was sind das für Leute? Was wollen die hier? Ja, sie sind hinter mir her. Ja, hinter meinem Leben, hinter meinem Besitz. Schon seit 3 Wochen. Ach nee, wer sind Sie denn? Ich heiße Percy Cooper. Percy Cooper? Ja. Haben Sie was mit Jim Cooper zu tun? Ja, war mein Vetter. Ich wusste gar nicht, dass er Verwandte hat. Ich lebe schon seit 30 Jahren im Ausland. Mhm. Haben Sie Jim gekannt? Hm? Ja, ja. Also, so leid es mir tut, ich kann Ihnen nicht viel Gutes über Ihren Vetter erzählen. Wir haben uns nie leiden können. Ja, das kann Ihnen keiner verübeln. Seinetwegen bin ich ja auch ins Ausland gegangen. Aha, aha. Ja, oh, wissen Sie das? Das war ein ganz harter Bursche. Aber wem sagen ja, Sie das? Dabei habe ich ihm noch in den Sattel geholfen. Vor mehr als 30 Jahren. Sie? Ja. Ja, ich war zuerst da hier in Chicago. Ach. Oh, ich habe nie so die ganz große Geige gespielt, verstehen Sie? Wollte ich auch nicht. Ich hatte ja mein Auskommen. Ja, ja, ja, ja. Kleine, aber gut trainierte Verbrecherbande. Ach, Sie sind auch vom Fach. Ja, aber natürlich. Ja. Familientradition. Ah, na ja, natürlich. Ja, ja, und dann kam Jim. Oh, der war ehrgeizig. Oh, der wollte hoch hinaus. Ja. Ihm war nichts gut genug, was ich tat. Er hat ein paar Mal versucht, mich umzubringen. Ja, ja, mich auch. Sie auch, so, ja. Ja, ich habe natürlich auch versucht, ihn zu erledigen. Ich auch. Bis wir gemerkt haben, dass es so nicht weiterging mit uns beiden. Naja, und dann haben wir das Los entscheiden lassen. Sie sind dann ins Ausland gegangen? Ja, und ich wäre nie hierher zurückgekommen, wenn nicht, wissen Sie, wenn ich die Erbschaft wäre. Ja. Aber um Himmels Willen, tun Sie mir einen Gefallen. Achten Sie auf die Leute da draußen. Ja, Effi, mach du das. Ja. In der rechten Fensterlade ist ein kleiner Spalt. Ja, es ist gut. Ich pass auf. Ich muss Ihnen das erzählen. Sie haben mich betrunken gemacht, diese Halunken. Ach, kleine, armselige Banditen aus New Orleans. Alkoholschmuggler und Schwarzbrenner. Hab sie in einer Kneipe kennengelernt. Ich muss Ihnen wohl was erzählt haben. Sehr unvorsichtig. Ja, natürlich, von Jim Coopers Geheimnis. Und seitdem verfolgen Sie mich. Ah, ich verstehe. Und als wir vorhin im Garten auftauchten... Ja, da dachte ich, das sind die Leute von New Orleans. Ja. Deswegen habe ich geschossen. Entschuldigen Sie bitte. Oh, bitte, bitte. Aber, ja? Was wollen denn Sie hier? Ach, wir haben es nicht auf Ihren Schatz abgesehen, keine Bange. Wir suchen nur ein Obdach, wo wir vor der Polizei sicher sind. Ich wusste, dass Jim Coopers Villa leer steht. Wer sind Sie denn? Doch, ich bin Dicky Dick Dickens. Oh, der berühmte Dicky Dick Dickens? Oh, ich bin ziemlich bekannt. Oh, Donnerwetter, oh, Donnerwetter. Ja, dann sind Sie mein Mann. Schnell, Freund, dort in dem Schreibtisch finden Sie Papier und Feder. Ja, ja. Ja, und hören Sie, auf dem Dachboden, unter dem alten Taubenschlag, da habe ich eine Brieftasche versteckt, ja? Ja. Und darin finden Sie einen Plan. Plan, ja. Jim Cooper hat ihn mir geschickt. Mhm. Und darauf ist der genaue Ort eingezeichnet, an dem er seinen Schatz versteckt hat. Ja, ja, gut, ich werde finden. Hier ist Papier und hier ist Federhalter. Sagen Sie, haben Sie einen Freund, dem Sie rückhaltlos vertrauen, ja? Und der nicht von der Polizei gesucht wird? Ja, habe ich. Meine Braut und Frau, Effi Marconi. Effi Marconi. Oh, gut. Du, Dick, da draußen rührt sich was. Ich glaube, sie kommen. Verdammt, gibt's hier im Haus irgendwelche Waffen? Ja, vermutlich schon, aber ich habe nichts gefunden. Nur ein altes Jagdgewehr ohne Munition. Das habe ich gesehen, ja. Die letzten drei Kugeln habe ich vorhin verschossen. Was, die letzten drei Schuss? Ja, da sind Sie doch froh. Das ist doch der einzige Grund, warum Sie noch am Leben sind. Ja, schon. Ja, sonst hätte ich Sie ganz bestimmt noch erwischt. Sie kommen näher, Dick. Sie sind höchstens noch 100 Meter entfernt. Ja. Neun Mann. Und jeder hat eine Maschinenpistole. Das ist großartig. Dafür habe ich einen alten, staubigen Revolver. Gute Nacht. Wir müssen sie überlisten, ja, Dick. Ja, überlisten. Du, jetzt sind sie bei der großen Eiche. Ja. Ich kann sie nur undeutlich sehen. Ja, beeilen Sie sich doch ein bisschen. Lassen Sie sich doch was einfallen. Ihr seid großartig. Neun bis an die Zähne bewaffnete Strauchdiebe und ich soll mal was einfallen lassen. Sie bleiben einen Augenblick stehen, Dick. Scheinen zu beraten. Oh. Man müsste sie veranlassen, ihre Magazine leer zu schießen. Sagen Sie, Herr Percy, ist das Ihr Mantel dort? Ja, da in dem Garderoben stehen. Ja, ja, da. Haben Sie was Wichtiges in den Taschen? Brauchen Sie ihn noch? Nee, Sie können ihn ruhig nehmen. Los, Effi, komm, fass mal an. Hier, die Kissen dort, die... Ja? Hier müssen Sie in den Mantel stopfen. Was hast du denn vor? Ja, nun komm, nun mach schon. Ja. Wir geben den Leuten ein Ziel, auf das sie schießen können. Stopf den Mantel aus und häng ihn an den Garderobenständer. Setz den Hut oben drauf und dann bringen wir das Ganze in die Veranda. Dann machen wir Licht und wenn wir Glück haben, halten Sie es für einen Menschen. Ach, ich verstehe. Du, hier ist noch ein Kissen. Ja, danke. Hier, du komm rein damit. So, nun sieh mal raus, wie weit die Kneblein sind. Sie stehen immer noch dort. Du, wissen wohl nicht, was sie tun wollen. Ei, verflixt. Was sollen wir tun? Im Hause rührt sich nichts. Vielleicht haben wir sie vorhin alle erledigt. Glaube ich nicht. Aber guck mal, es ist so still da drin. Als ob sie tot wären. Ja, na klar. Ja, freilich. Unsinn. Vorhin, als wir auf sie geschossen haben, purzelten sie alle drei hin. Wie von der Sense gemäht. Ja, aber dann ging das Licht in der Veranda aus. Also hat's jemand ausgeknipst. Aha. Also ist mindestens noch einer am Leben. Wieso? Ach so, ja. Ja, das ist aber jammerschade. Und der wird sich verteidigen, verstehst du, wenn wir angreifen. Eben. Na, guck mal. Und wird vielleicht sogar auf uns schießen. Ja, und trifft vielleicht sogar einen von uns. Ei, verflixt. Ich will euch mal was sagen, Kameraden. Ja. Wir verschieben die ganze Aktion auf morgen. Oh, fein. Ja, dann können wir uns noch alles gründlich überlegen. Ja. Quatsch. Stimmt. Jetzt sind wir hier, jetzt geht's auch ran. Aber warum haben wir denn die lange Reise von New Orleans hierher gemacht? Eben. Ja, warum eigentlich? Dumme Frage. Weil wir Jim Coopers Schatz haben wollten. Siehste? Und nicht, um uns hier totschießen zu lassen. Ist ja noch gar nicht gesagt, dass er trifft. Eben. Es ist sehr dunkel hier draußen. Er kann uns ja gar nicht richtig erkennen. Aber guck mal, wenn er Licht macht, dann kann er uns erkennen. Dann kann er uns auch treffen. Döskopp. Wenn er Licht anmacht, dann können wir aber auch ihn erkennen. Da können auch wir ihn treffen. Kommt darauf an, wer zuerst schießt. Eben. Ja, aber woher sollen wir wissen, wer zuerst schießt? Tja, müssen wir eben aufpassen. Und bereit sein. Bereit sein ist alles. Also, Kameraden, auf geht's. Maschinenpistolen entsichern und in Anschlag nehmen. Anschlag? Ey, warum denn? Weil es jetzt losgeht, du Trottel. Ach so. Ja, aber das muss einem doch gesagt werden. Und lasst mir die Veranda nicht aus dem Auge. Ja, wenn sich dort einer zeigt, geben wir sofort Feuer. Sofort. Mann, ich hab doch gesagt sofort, nicht jetzt. Verzeihung. Und nun, Leute, langsam vorwärts. Du, Dick, sie kommen jetzt wieder näher. Ja, unsere Puppe ist auch gleich so weit. Sie sind höchstens noch 80 Meter entfernt. Nicht nervös werden. So, jetzt noch der Hut oben drauf. Ja. Unser Pappkamerad ist fertig. Ich würde Ihnen ja so gerne helfen, Dick. Um Himmels Willen, bleiben Sie sitzen, schonen Sie sich. Ja, ich drücke Ihnen dafür beide Daumen. Ja, das ist gut, das können wir gut gebrauchen. Das können Sie aber auch im Sitzen machen. Also bis gleich, Percy, wir sind gleich zurück. Das heißt, hoffentlich können wir Effi? Ja. Ja, also dann ab mit dem Garderobenständer in die Veranda. Mach's Licht aus und öffne die Tür. Okay. Langsam, dass du nicht stolperst. Nein, das ist gut. So, wir stellen den Ständer direkt hier ans Fenster. So. Der Mond kommt durch. Jetzt kannst du die Leute deutlich sehen. Ah ja, kann sie sehen. 9 Burschen. 9 Maschinenpistolen gegen einen alten Revolver mit 8 Schuss im Magazin. Teufel. Siehst du, jetzt kommen sie aus dem Gebüsch hervor. Ja, dann wollen wir mal den Vorhang hochgehen lassen. Du gehst jetzt zum Lichtschalter, Effi, und wenn ich sage jetzt, dann knippst du das Licht an und bist in Deckung. Ja. Ich behalte die Kerle im Auge und wenn sie ihre Maschinenpistolen leer geschossen haben, dann... Na ja, also wollen wir mal sehen, ob wir Glück haben. Sie sind höchstens noch 30 Meter weg. Das sehe ich auch. Also bist du am Lichtschalter? Ja. Sei so gut. Und vergiss nicht, in Deckung zu gehen. Achtung. Jetzt! Besten Dank, meine Herren. Hier ist alles gut angekommen. Sonst noch Wünsche? Nein? Okay. Jetzt kommen Sie dran. Auf, bitte. So. Noch einer, der kommt auch gleich dran. So. Dickies Rechnung ging auf. Die Gangster aus New Orleans hatten blindwütig ihre Magazine leer geschossen, als sie plötzlich die Gestalt in der erleuchteten Veranda erblickten. Und sie hatten gut gezielt. Nach den im Jahre 1938 angestellten Ermittlungen der Internationalen Gesellschaft für Dickie-Dick-Dickens-Forschung haben von den 216 Schuss, die die Gauner insgesamt abfeuerten, 197 den ausgestopften Mantel respektive den Hut an dem Garderobenständer getroffen. Während die Gangster nach ihrer ersten Salve ihre Maschinenpistolen neu luden, kam Dickie Dick Dickens zum Zug. Wie wir erfahren haben, hatte er 8 Schuss im Magazin seiner Pistole. So geschah es, dass in jener Novembernacht 1925 8 Leichen den Rasen in Jim Coopers Garten zierten. Der 9. Herr zog es vor, Fersengeld zu geben. Die Aktion Garderobenständer war beendet. Eine Aktion, die ungehört in der Weite der Nacht verklang. Denn hier draußen gab es keine Nachbarn, die die Knallerei aus dem Schlaf hätte schrecken können. Und nur selten verirrte sich ein Hüter des Gesetzes in diese einsame Gegend. Meistens nur kurz vor Weihnachten, wenn die Polizisten den wenigen hier wohnenden Bürgern ein frohes Fest wünschten, um sich ihre Geschenke abzuholen. Dick und Effi gingen wieder ins Nebenzimmer, in dem sie Percy Cooper zurückgelassen hatten. Doch dem war offensichtlich das Warten zu lang geworden. Er ist tot, Dick. Ja, armer Percy. Wenn er doch nur ein bisschen länger durchgehalten hätte, dann könnten wir jetzt einen Arzt holen. Nein, Effi, der hätte ihm auch nicht mehr helfen können. Um die da draußen ist nicht sehr schade, aber der hier, Percy Cooper, komm mir beinahe vor, als hätte ich einen Freund verloren. Ich glaube, Dick, wir haben wirklich einen Freund verloren. Wieso? Ich habe mich vorhin gewundert, warum er Papier und Federhalter verlangt hat. Er hat sein Testament geschrieben, sieh doch hier. Tatsächlich. Und er hat dich als Universalerbin eingesetzt. Weil du das Erbe nicht antreten kannst. Ja. Erinnerst du dich? Er hat dich nach einem vertrauenswürdigen Freund gefragt, der nicht von der Polizei gesucht wird. Ja, richtig. Und wenn ich die Erbschaft antrete, würde man mich sofort einlochen. Mhm. Dick, das bedeutet, dass wir auch Jim Cooper beerben. Donnerwetter, ja. Das Haus hier gehört uns. Das Grundstück, der Garten. Und Jim Coopers Schatz. Ja, muss das sein? So entstand das, was der führende amerikanische Geschichtsforscher William Kakenbeechler als den größten Witz der Kriminalhistorie bezeichnet. Dickie Dick Dickens wurde zum Rechtsnachfolger seines großen, erbitterten Widersachers Jim Cooper. Er selbst hat allerdings, soweit wir wissen, nie über diesen Witz gelacht. In seinen Memoiren, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, zeigte sich über die Vorgänge in jener Nacht sogar höchst unzufrieden. Immer diese Schwierigkeiten, so schreibt er griesgrämig. Ich wollte weiter nichts als ein bisschen Ruhe, ein Bett für die Nacht und ein Stück Butterbrot. Und was bekam ich? Statt der Ruhe ein Maschinenpistolenständchen, statt des Bettes eine verwunschene Villa und statt des Butterbrotes einen vergrabenen Schatz. Da muss der Mensch doch anfangen, mit seinem Schicksal zu hadern. Ein Schatz, nach dem so viele vergeblich gestrebt hatten, ein Schatz, der einem Dutzend Menschen zum Verhängnis geworden war. 8 Gangster aus New Orleans, die draußen im Garten herumlagen, Percy Cooper, der sein Ziel nicht erreichen konnte, Rip Tiger, den ein Eichenast erschlagen hatte, Will McSharper, der in den Keller gestürzt war, und Stop Harris, den die Feuerwehr überfahren hatte. Sie alle hatten den Versuch, jenen Schatz zu bergen, mit dem Leben bezahlt. Wird Dickie Dick Dickens mehr Glück haben? Oder wird das Vermächtnis des großen Jim auch sein Geschick besiegeln? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.